Kapitel 6, Aufgabe 29a. Hören Sie einen Radiobeitrag zum Thema »Kann der Führungsstil krank machen?« Beantworten Sie dann die Fragen zum Beitrag. Wie wirkt sich der Führungsstil von Managern auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter aus? Dieser Frage ist ein Team um die Psychologin Ina Zwingmann von der Technischen Universität Dresden nachgegangen. Die Forscher baten in 16 Ländern knapp 94.000 Mitarbeiter eines Konzerns, zum einen den Führungsstil ihres unmittelbaren Vorgesetzten zu beschreiben. Zum anderen sollten sie Aussagen zu ihrer Gesundheit machen. Das beschriebene Führungsverhalten ordneten die Wissenschaftler jeweils einem von drei Idealtypen zu. Entweder der transformationalen Führung, die sich dadurch auszeichnet, dass die Führungskraft als Vorbild wahrgenommen wird, durch ihren Optimismus und durch Zielorientierung inspiriert, Kreativität fördert und auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingeht. Oder der transaktionalen Führung, in deren Mittelpunkt die Setzung klarer Ziele steht, deren Erreichung die Führungskraft fair belohnt. Oder aber die Laissez-faire-Führung, die eigentlich keine Führung ist, denn die Führungskraft vermeidet es, Entscheidungen zu treffen, gibt ihren Mitarbeitern keine Vorgaben und zieht bei Problemen den Kopf ein. Mit Abstand am gesündesten fühlten sich im Schnitt jene Befragten, deren Führungskraft einen transformationalen Führungsstil pflegt. Transaktional geführte Mitarbeiter fühlen sich nicht ganz so topfit, aber immerhin gesundheitlich gut auf der Höhe. Und damit deutlich besser als die, deren Chef einen Laissez-faire-Stil pflegt. Diese Mitarbeiter berichteten überdurchschnittlich häufig von Kopfschmerzen, Müdigkeit und generellem körperlichen Unwohlsein. Die verschiedenen Führungsstile schlugen sich laut Untersuchung nicht nur in der gefühlten Gesundheit nieder, sondern spiegelten sich auch in den Krankenständen wider. In transformational geführten Teams war der Krankenstand im Mittel am niedrigsten, in den laissez-faire geführten am höchsten. Die Ergebnisse sind laut Studienleiterin Zwingmann nicht überraschend. Denn seit langem sei bekannt, dass sich Faktoren, die wesentlich durch den Führungsstil beeinflusst werden, wie Identifikation mit dem Job, empfundene Sinnhaftigkeit bei der Arbeit und Rollenklarheit auf die Gesundheit auswirken. Überraschend war allerdings, wie robust die Zusammenhänge auch über verschiedene Kulturen hinweg sind.